desselbigen gleichen auf den Kelch nach dem Abendmahl und sprach: Was ist der Kelch, das Neue Testament in meinem Blut, was für euch verbrannt?